Im Kriegswinter 1941 schreibt Mathilde Jakob aus dem Berlin der Judenverfolgung in die Vereinigten Staaten von Amerika. Meine liebe Frau Herz, wie soll ich Ihnen nur danken für das Kabel? Wenn es sonst nichts nützte, was ich nicht hoffen möchte, so hat es mich aus einer tiefen Niedergeschlagenheit errettet. Ich habe plötzlich und ganz unerwartet wieder Mut und Hoffnung. Ich habe am 2. Dezember an Sie gekabelt. Sie dürften am 3. Dezember im Besitz meines Bescheides gewesen sein. Im Augenblick ist eine Ausreise nicht möglich. Keine der in Betracht kommenden Stellen weiß, wann das Ausreiseverbot aufgehoben wird. Da ich Sie nicht bitten möchte, eine doch wohl größere Summe für mich zu opfern, die, wie man mir sagte, bei Ausreiseunmöglichkeit verloren ginge, so will ich wieder kabeln, sobald eine Ausreise genehmigt wird. Hoffentlich versäume ich nicht den Anschluss. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, mit welcher Freude ich die Einladung nach Mexiko annehmen würde. Im Augenblick aber kann ich leider nur abwarten und hoffen. Mathilde Jakob war eine unscheinbare Frau. Kein Lexikon verzeichnet ihren Namen. Kein Jahrestag erinnert an ihr politisches Wirken in den 20er Jahren, an ihre Verfolgung als Jüdin und Sozialistin und die Ermordung der 70-Jährigen im Konzentrationslager Theresienstadt 1943. Mathilde Jakobs Name scheint für ein typisches Frauenschicksal zu stehen. Als Sekretärin und Inhaberin eines kleinen Schreibbüros in Berlin tippt sie Manuskripte für Anwälte, Professoren und Journalisten. Sie steht ihren Auftraggebern dienend und helfend zur Seite. Unter ihnen sind auch Prominente aus der sozialistischen Bewegung wie Franz Mehring, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und Paul Levy, für den vor allem sie nach dem Tode von Rosa Luxemburg gearbeitet hat. Mit mutigen und konspirativen Aktionen unterstützt sie die politische Arbeit von Rosa Luxemburg und anderen Wortführern aus SPD und Spartakusbund. Sie opfert sich auf für Freundinnen und Freunde und ist doch vergessen, als sie sich verzweifelt um die Rettung vor Nazi-Hetze und Deportation bemüht und versucht, eine Immigrationserlaubnis für die USA zu bekommen. Die Spuren ihres Lebens sind verweht und nur mühsam aufzufinden. Erinnerungen an sie sind lediglich im Kreise der wenigen überlebenden Familienangehörigen und alter politischer Freunde lebendig geblieben. Eine von ihnen ist Else Wingut, eine gelernte Blumenbinderin und engagierte Mitstreiterin aus der frühen Berliner SPD, heute 95 Jahre alt, die bei Auftritten von Rosa Luxemburg in Parteilokalen die Sitzbänke mit aufstellte. Sie war mit Mathilde Jakob bis zur Deportation durch die Nazis befreundet. Mathilde ist eben damals öfter mal rausgekommen. Und zwar musste sie ja schon den Jugendstern tragen. Und sie ist abgefahren vom Stettiner Vorortbahnhof bis Birkenwerder. Und auf dem Vorortbahnhof, da war solche Rotunde, so ein Pinkelhäuschen. Und da ist sie reingegangen. Und da weiß ich noch, da hatte sie so schwarz-weiß. Na, wie ist diese Schwarz-Weiß-Karriere? Da hat ja einen bestimmten Namen. Da hatte sie solch leichtes Übermäntelchen, das hat sie dann rübergezogen. Also damit sie nicht durchwirken werde mit dem Judenstern. Und da ist sie öfter rausgekommen. Und Gott sei Dank durch den Garten. Helmut war dann nachher schon Student. Und das ist ja alles diese Institute, wo die Studenten, die Einzelarbeiten haben, das ist ja alles da um die Klopschstraße rum. Das ist gar nicht weit von Mathilde. Da hat er immer ein Körbchen genommen. Und Mathilde hat ewig, die hat immer gesagt, schick den Jungen nicht, schick den Jungen nicht. Sie konnte ja alles gebrauchen. Radieschen, alles, was eben war, hat er den Helmut öfter mal ein Körbchen über die Hintertreppe aufgebracht. Nicht? Die Familie Wingut, voran Sohn Helmut, der angehende Mediziner, unterstützte Mathilde Jakob und versuchte sie dazu zu bewegen, sich in Birkenwerder zu verstecken. Mathilde Jakob hatte aber offensichtlich vor, ihre Heimatstadt Berlin ganz zu verlassen und den Lebensabend mit Familienangehörigen im Ausland in der Emigration zu verbringen. Einer ihrer Neffen erinnert sich. Bis zum Tode Levis war sie aktiv, eine aktive Frau gewesen. Und der Tod Levis, der muss sie noch so beeindruckt haben, dass sie dann sich total zurückzog. Und dann nochmal aktiv wurde sie nochmal, als wir dann auswandern wollten. Die Initiative ging von ihr aus. Sie wollte raus aus Berlin. Sie hatte ja nun furchtbar viel Bekannte, überall in der ganzen Welt, kann man ja beinahe sagen. Und überall Absagen. Melde dich, geh mal hin, Hilfsverein der Juden in Deutschland, vielleicht können die dir helfen. Oder geht es zu jener Organisation, vielleicht helfen die dir, wir können dir nicht helfen. Ja? Also nur Absagen. Die war richtig verzweifelt. Mathilde Jakob kommt aus kleinen Verhältnissen. Sie wird 1873 als Tochter eines jüdischen Fleischers in Alt-Berlin geboren. Der Laden der Eltern liegt gegenüber vom Ephraim-Palais, einem der schönsten Gebäude Berlins, ein prunkvoller Rokokobau, der zur Zeit Friedrich des Großen von einer jüdischen Bankiersfamilie errichtet wurde. Hier in einem der geschichtsträchtigsten Winkel Berlins wächst Mathilde Jakob auf. In der elterlichen Metzgerei wird das Fleisch nach jüdischem Ritual behandelt und koscher verkauft. Mathilde lernt den Beruf der Buchhalterin, arbeitet etliche Jahre als Angestellte und eröffnet 1909 als 36-Jährige ein sogenanntes Büro für Schreibmaschinenarbeiten und französische Übersetzungen. Ihre Fremdsprachenkenntnisse bringen es mit sich, dass Wissenschaftler, Schriftsteller, Journalisten und Politiker ihre Dienste in Anspruch nehmen. 1913 lernt sie auf diesem Weg Rosa Luxemburg kennen, die ihr Zeitschriftenartikel diktiert. Diese Bekanntschaft markiert einen bedeutenden Einschnitt in ihrem Leben. Mathilde Jakob ist von Rosa Luxemburg schnell eingenommen. Sie sieht in ihr eine Geistesgröße, deren analytische Fähigkeiten sie ebenso schätzt, wie sie die impulsiv-menschlichen Züge der Revolutionärin verehrt. Die Jahre mit Rosa Luxemburg, der sie bis zu deren Ermordung 1919 als Vertraute und Gefährtin nahesteht, werden zum Höhepunkt in ihrem Leben. Mathilde Jakob engagiert sich für sozialistische Ideen, arbeitet mit den Gründungsmitgliedern des Spartakusbundes eng zusammen, wird Rosa Luxemburg zur unentbehrlichen Stütze während ihrer Gefängnisjahre und dokumentiert die Korrespondenz der Roten Rosa. Im fast täglichen Zusammensein mit ihr wachsen Zuneigung und Vertrauen, entstehen Nähe und Geborgenheit. Mathilde Jakob ist weit mehr als eine Sekretärin im einfachen Verständnis des Wortes. Helmut Wingut, heute pensionierter Arzt, der ihr schon nach 1933 in seinen Studententagen Gemüse und Früchte aus Birkenwerder brachte, schildert das so. Mathilde Jakob ist im Grunde ihrer Struktur eine ganz feste, selbstständige Persönlichkeit gewesen, die sehr gerne zwar mit anderen zusammengearbeitet hat, aber immer auch bei Freundschaften ein bisschen Abstand gehalten hat. Sie ist sicher nicht zu sehen als eine kleine Schreibmaschinentippse, nicht wahr? Sie hat ja, abgesehen von den vielen Arbeiten mit Rosa Luxemburg und anderen bekannten Politikern, hat sie ja, wenn sie gearbeitet hat, auch immer geistig mit ihr arbeitet. Es ist ja nicht so gewesen, dass sie einfach blind irgendetwas abgeschrieben hat. Ich weiß, dass sie Manuskripte hatte, die sie selber redigiert und selber komplettiert hat und die dann in ihre Maschine gingen. Sie brachte in der Tat ihre eigene Note mit ein. Nach der Ermordung Rosa Luxemburgs ist sie weiter aktiv im politischen Leben. Sie arbeitet für Paul Levy, den zeitweiligen Vorsitzenden der KPD, als Sekretärin, redigiert in seinem Auftrag linkssozialistische Zeitschriften und korrespondiert weiter mit führenden Köpfen der Arbeiterbewegung. Erst 1930, nach dem Tode Paul Levys, zieht sie sich zurück und hütet die Nachlassschätze von ihm und Rosa Luxemburg, die dank ihrer Bemühungen bis auf den heutigen Tag erhalten sind. Mathilde Jakob steht Zeit ihres Lebens im Schatten bedeutender politischer Persönlichkeiten. Sie hält sich im Hintergrund. Unauffällig verrichtet sie nachgeordnete Tätigkeiten und scheint ganz dem weiblichen Rollenklischee verhaftet zu sein. Erst bei näherem Hinsehen, das Spuren freilegt, Erinnerungslücken füllt und den Blick von eben jenem Rollenklischee freimacht, zeigt sich, dass Mathilde Jakob selbstbewusst und umsichtig war. Ihr berufliches Tun gestaltet sie mit Verantwortung und Einfühlsamkeit. Mathilde Jakob hat Gespür für politische Brisanz und Wichtigkeit. Sie ist sich der historischen Bedeutung Rosa Luxemburgs bewusst und legt ihre Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit ihr Ende der 20er Jahre in einem ausführlichen Bericht nieder, der den Titel trägt: Von Rosa Luxemburg und ihren Freunden in Krieg und Revolution 1914 bis 1919. Mathilde Jakob erweist sich darin als genaue Chronistin einer gesellschaftlichen Umbruchssituation und als sensible Biografin. Gerade dem persönlichen Detail schenkt sie Aufmerksamkeit. In den emotionalen Aussagen ihrer Gesprächspartner findet sie die Motive für politisches Handeln. Sie entdeckt in der streitbaren Rosa Luxemburg Leidenschaften, Empfindlichkeiten und Schwächen, die der Öffentlichkeit weithin verborgen sind. Auf diese Weise trägt Mathilde Jakob dazu bei, die zu Ikonen stilisierten Spartakusbegründer zu entmythologisieren. Der Bonner Historiker Rüdiger Zimmermann, einer der Herausgeber von Mathilde Jakobs Erinnerungsbericht, sieht denn auch gerade darin ihre außergewöhnliche Qualität. Der besondere Reiz der Erinnerung von Mathilde Jakob liegt darin, dass sie keine scharfe Trennung vollzieht zwischen Privatem und Politischem. Es werden hier Gefühle zugelassen, es werden über Sympathien, über Antipathien, auch über Eifersucht geschrieben. Und das macht den Bericht sehr, sehr anschaulich und auch schön zu lesen. Und von daher ist dieser Bericht fast eine Vorwegnahme der modernen Sozialgeschichte, die ja sagt, dass das Private, das Politische gerade sei. Und das macht eben diesen Bericht so interessant. Noch etwas anderes macht den Bericht so interessant. Er ist aus der Sicht von unten geschrieben. Das regt dazu an, den Alltag, aus dem eine solche Sicht entspringt, genauer kennenzulernen. Den Alltag also der Mathilde Jakob zu rekonstruieren. In herkömmlichen Geschichtsbüchern und speziellen Darstellungen zur Arbeiterbewegung führt diese Spurensuche indes nicht weit. Wenn der Name Mathilde Jakob überhaupt erwähnt und berücksichtigt wird, dann meist nur am Rande. Nirgendwo taucht Mathilde Jakob in ihrer Vitalität und Vielseitigkeit auf. Nirgendwo werden die Facetten ihres Schaffens beleuchtet und gewürdigt. Vorherrschend ist das Bild einer typisch dienenden Frau, einer fleißigen Sekretärin, die zu ihren Auftraggebern bewundernd aufschaut. Indem in Mathilde Jakobs Leben vor allem das Dienen hervorgehoben wird, geraten ihre persönlichen Stärken aus dem Blick. Ein Geschichtsverständnis hingegen, das die gesamte Lebenssituation zum Gegenstand macht, ergibt ein differenzierteres Bild. Das wird auch in der Einschätzung deutlich, die Rüdiger Zimmermann von Mathilde Jakob hat. Sie hat eine wichtige Rolle gespielt beim Vertrieb der illegalen Roten Fahne 1919. Die Rote Fahne war ja 1919 mehr verboten, als dass sie erlaubt war. Sie hat beim Vertrieb der Untergrundliteratur eine wichtige Rolle gespielt. Und sie hat dann später, ab 1921, erst Paul Lewis kommunistisches Oppositionsblatt Unser Weg und dann aber auch das linkssozialistische Theorieblatt Sozialistische Politik und Wirtschaft gemanagt, wo sie als Redakteurin fungierte. Und wenn man sich die Dokumente anschaut, die sich noch aus dieser Zeit erhalten haben, muss man sagen, dass sie hier sehr, sehr wohl eigenständige Positionen vertreten hat. Sie hat also mit Sicherheit den Bruch Paul Lewis mit der KPD und der Kommunistischen Internationale getragen und auch auf dem linken Spektrum der SPD, was ja sehr schillernd war in der Weimarer Republik, hat sie eigenständige Positionen vertreten. So war sie beispielsweise gegen die Gründung des Klassenkampfes. Das war ein zweites linkssozialdemokratisches Theorieorgan. Das hat sie also abgelehnt, weil sie gesagt hat, das schwächt die politische Linke innerhalb der SPD. Das Alltagsleben und Handeln Mathilde Jakobs ist nur schwer zu rekonstruieren. Mühevolle Recherchen, die annähernd 6 Jahre dauerten, hat der DDR-Schriftsteller Heinz Knobloch angestellt, um Näheres über sie zu erfahren. Erst durch sein Buch »Meine liebste Mathilde – Das unauffällige Leben der Mathilde Jakob« sind ihre biografischen Daten, ihre Berliner Wohnsitze, ihre sozialen Lebensumstände bekannt geworden und ihr tragisches Ende 1943. Die Spurensuche Heinz Knoblochs beginnt in alten Berliner Adressbüchern. Fest steht, dass die Familie Jakob 1899 vom Molkenmarkt in die neu angelegte Kaiser-Wilhelm-Straße zieht, nähe Bülow-Platz, der heute in der DDR liegt und Rosa-Luxemburg-Platz heißt. Da ist Mathilde 26 Jahre alt und scheint nicht mehr bei den Eltern zu wohnen. Jedenfalls steht im Berliner Adressbuch zugleich eine bis dahin nicht verzeichnete Privatiere Fräulein Mathilde Jakob, wohnhaft Kurfürstendamm 24H. Sie ist die einzige Mathilde Jakob, die das Adressbuch nennt, und sie bleibt es in den folgenden Jahren, allerdings mit wechselnden Wohnungen. Mal heißt es Kurfürstendamm 29, mal Uhlandstraße 44. Im Gespräch äußert Heinz Knobloch die Vermutung, dass Mathilde Jakob im Ausland gewesen sein könnte. Es fehlen einige Lebensjahre von ihr, so kurios das klingt, da ist sie verschwunden. Da hat sie keine Abrechnung für die Sozialversicherung. Ich nehme an, sie war im Ausland, hat Sprachen gelernt, denn sie hat später Übersetzungsbüro für Englisch und Französisch. Nicht? Also ich nehme an, dass sie durch Auslandsaufenthalte sich irgendwie vervollkommnen wollte. Und sie hat dann nach dem Tode des Vaters 1907 mit der Mutter zusammengelebt. Und so um diese Zeit, da tauchen dann ihre ersten Annoncen auf. Ganz klein, zwei Zeilen zwischen den doch beträchtlich größeren Anzeigen männlicher Übersetzungsbüros, mit mehreren Angestellten und größerem Angebot. Es sind Annoncen in Berliner Blättern, in denen unter der Rubrik Übersetzungen in alle Sprachen oder Abschreibbüros Mathilde Jakob mit Privatadresse ihre Dienste anbietet. Mathilde Jakob wohnt mittlerweile in einer 4,5-Zimmer-Wohnung in der Altonaer Straße, in der sie bis zu ihrer Deportation lebt und arbeitet. Die Altonaer Straße liegt im Hansaviertel, einer gutbürgerlichen Gegend Berlins. Die Wohnung, sie gehört zum Hinterhaus, bietet mit Balkon, Bad und Küche einen angenehmen Komfort. In der Rückschau ihres Neffen lebt Mathilde Jakob als eine Frau, die sich bescheiden musste und das ohne Klagen tat. Also sie führte praktisch ein ziemliches karges Dasein, wenn man so sagen kann. Tante Mathilde, ich weiß nur, dass sie sich politisch überhaupt nicht betätigt hat. Es fiel mal Namen wie Kurt Rosenfeld oder die sind da zu Besuch. Und dann vor allen Dingen, ich musste immer raus. Wenn jemand kam, in die Wohnung kam, zu Besuch kam und ich war zufällig oben, dann musste ich weg. Dann musste ich die Wohnung verlassen, dann gab es mir meistens 50 Pfennig und dann musste ich die Wohnung verlassen. Ja, sollte doch nicht miterleben, wer das und da kommt. Das kam vor. Offensichtlich warte Mathilde Jakob den Schein, politisch nicht aktiv zu sein. Eine ihrer häufigsten Besucherinnen war Rosa Luxemburg, der sie zum ersten Mal im Vorkriegsjahr 1913 begegnet. Zu dieser Zeit hat sie alle Hände voll zu tun mit Abschriften für die sozialdemokratische Korrespondenz, einem wöchentlich erscheinenden Theorieheft. Führende Sozialdemokraten wie Franz Mehring bringen Manuskripte in Mathilde Jakobs Büro. Ihre rasche und zuverlässige Arbeit spricht sich herum. Und so gehört bald auch Rosa Luxemburg zu den festen Kunden. Doch von Anfang an, das schreibt Mathilde Jakob in ihren Erinnerungen, nimmt Rosa Luxemburg einen ganz besonderen Platz ein. Ich hatte das Glück, im Jahre 1913 zu Rosa Luxemburg in persönliche Beziehung zu treten. Niemals vorher hatte eine Frau einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht. Ihre großen leuchtenden Augen, die alles zu verstehen schienen, ihre Bescheidenheit und Güte, ihre fast kindliche Freude an allem Schönen, ließen mein Herz für sie höher schlagen. Bewundernd blickte ich zu dieser Geistesgröße auf, die beinahe dürftig gekleidet war. So oft ich auch später Rosa Luxemburg zu Versammlungen, Konferenzen oder Demonstrationen begleitete, der erste Eindruck blieb bestehen. Sie sah so bescheiden und anspruchslos aus, dass Menschen, die sie noch nicht gesehen hatten, verwundert ausriefen, »Das ist Rosa Luxemburg?« Sprach sie dann in ihrer temperamentvollen Art, so wuchs sie über ihr zartes Figürchen hinaus und faszinierte ihre Hörer. Mathilde Jakob wird Rosa Luxemburgs Sekretärin, Freundin und Vertraute. Während der bitteren Jahre der Haft zwischen 1915 und 1918 bringt sie ihr Lebensmittel und Kleidung, schenkt sie ihr Blumen und Parfum. Und sie sorgt dafür, dass Rosa Luxemburg die Kraft behält, ihre wissenschaftlichen Studien weiterzuführen. Nicht ein einziges Mal in diesen Jahren wird Mathilde Jakob ertappt, wenn sie verbotene Bücher, Zeitschriften und Flugblätter ins Gefängnis schmuggelt und Manuskripte von Rosa Luxemburg mit nach draußen nimmt, um sie in ihrem Büro abzuschreiben und zu vervielfältigen. Rosa Luxemburg und ich waren unermüdlich im Erfinden neuer Schmuggelmethoden, die oft recht zeitraubend waren. Bei schriftlichen Sendungen vereinbarten wir ein Stichwort oder ein Zeichen, das den Empfang bestätigte. Nicht selten kam es vor, dass diese Bestätigung ungewöhnlich lange auf sich warten ließ. Dann litten wir Qualen der Angst. Wir zitterten füreinander um die Zuchthausstrafe, die uns die Entdeckung unserer geheimen Korrespondenz eingebracht hätte. Blieb die Bestätigung gar zu lange aus, so wurde selbst Leo Yogisches unruhig und versuchte, mich zu trösten. Mathilde Jakob, die von Rosa Luxemburg übrigens schon frühzeitig die Vollmacht erhält, sich um alle Privatangelegenheiten zu kümmern, erledigt manch eine Aufgabe gemeinsam mit ihrer Mutter, die ja ein Zimmer in der Altonaer Straße unterhält. Zum Beispiel bereitet Mathildes Mutter für Rosa Luxemburg, die wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes eine bestimmte Diät braucht, Mahlzeiten zu, wie sich auch der Neffe erinnert. Die Mutter hat da mitgemacht. Die Mutter hatte doch für die Rosa Luxemburg, glaube ich, ein Essen gekocht zur Zeit, dass die Rosa im Gefängnis war, in der Bahnhofstraße war und so weiter. Da hat meine Großmutter Essen und so weiter gekocht. Nicht wahr? Es hieß immer, sie wäre die Sekretärin der Rosa Luxemburg gewesen. Also wurde ganz geheimnisvoll, wurde das irgendwie behandelt in der Familie. Also, damals hat man ja noch nicht gewusst, was daraus mal wird. Was? Also... Das war die Sekretärin von Rosa Luxemburg. Und wenn man das jemand sagt, dann wurde man ungläubig. Und die andere Hälfte der Familie, muss man sagen, diese gutbürgerlichen Kreise, naja, die standen ja sowieso etwas skeptisch der ganzen Sache gegenüber. Ne? Ja, die respektierten Tante Tilly wohl aufgrund ihrer Intelligenz und ihres Wissens und ihrer menschlichen Art. Aber mehr auch nicht. Mathilde Jakob macht von ihrer Arbeit für Rosa Luxemburg in der Familie kein Aufhebens. Mit kaum jemandem spricht sie darüber. Von kaum jemandem holt sie sich Hilfe und Rat, wenn es darum geht, die Tage der Haft für Rosa Luxemburg so erträglich wie möglich zu machen. Mit der ihr eigenen Ausdauer und Beharrlichkeit knüpft sie indes Kontakt zur Gefängnisadministration, um ihre Wünsche und Vorstellungen auf schnellstem Wege Wirklichkeit werden zu lassen. So, als sie zu organisieren sucht, dass Rosa Luxemburg während der Haft ihren begrenzten Mitteln gemäß von außen mit Essen versorgt wird. Deutlich wird das im folgenden Brief, dem einzigen übrigens, der außer einer Postkarte von Mathilde Jakob an Rosa Luxemburg erhalten blieb. Meine liebe Rosa, ich hoffe und wünsche, dass es Ihnen erträglich gehen möge. Und doch weiß ich, dass das natürlich unmöglich ist und dass Sie sehr zu leiden haben werden. Sie werden gewiss erfahren haben, dass ich heute bei Ihnen gewesen bin. Man sagte mir, Sie hätten an mich geschrieben. Es ist aber bereits 10 Uhr abends und ich habe keine Nachricht. Durch irgendein Versehen müssen Ihre Zeilen nicht in meine Hände gelangt sein. Ich weiß also nicht, was drinsteht und kann Ihnen nichts darüber sagen. Ich habe dort mit vielen Beamten gesprochen. An einen derselben habe ich 100 Mark für Sie eingezahlt. Der Herr wollte mit dem Restaurateur sprechen, dass derselbe Ihrer Diät entsprechend für Sie kochen solle. Nachdem ich aber mit Ihrem Arzt heute Nachmittag gesprochen habe, sehe ich ein, dass das unmöglich ist. Der Restaurateur nimmt täglich 5,35 Mark. Ich habe es mir berechnet. Dafür kann in einem Haushalt genau nach ärztlicher Vorschrift für Sie gekocht werden. Ich habe auch schon alles hierfür in die Wege geleitet. Und Sie könnten durch einen Boten täglich zu einer bestimmten Zeit Ihr Essen bekommen. Ich soll morgen Sprecherlaubnis bekommen. Da können Sie über alles bestimmen. Was Herr Dr. Gumpert gesagt hat, alles das sage ich Ihnen dann. Er will Sie natürlich behandeln, das müssen Sie aber beantragen. Sämtliche Anwälte, die glauben, in Betracht zu kommen, bemühen sich um Ihre Hand. Wir können uns beide vorher Notizen machen, damit wir nichts vergessen. Alles werde ich natürlich unmöglich allein erledigen können. Mit vielen Sachen wissen nur Sie Bescheid. Aber auch das besprechen wir ja. Alle Ihre Freunde erkundigen sich unausgesetzt nach Ihnen. Jeder möchte Ihnen dienen. Ich sende diesen Brief Eilboten, damit Sie rechtzeitig überlegen, was Sie mit mir zu besprechen haben. Leben Sie recht wohl. Sie wissen, was ich Ihnen zu sagen habe, ohne dass ich es schreibe. Ich bin froh, dass ich wenigstens Mimi habe, obgleich ich sie Ihnen wohl gönnte. Auch das wissen Sie. Wir umarmen Sie beide. Und ich bleibe Ihre Mathilde Jakob. Mimi, von der Mathilde Jakob hier liebevoll spricht, war Rosa Luxemburgs Katze. Rosa Luxemburg hatte sie in einem Klassenzimmer der SPD-Parteischule, wo sie als Dozentin lehrte, durch einen umgefallenen Besen verletzt, gefunden und gesund gepflegt. Seitdem ist sie ihr ein und alles, wird sie verhätschelt wie ein kleines Kind. In jedem Brief an Mathilde Jakob verlangt sie genaueste Auskunft über Mimis Befinden. Liebes Fräulein Jakob, ich erweise Ihnen die höchste Ehre, die ich einem Sterblichen antun kann. Ich werde Ihnen meine Mimi anvertrauen. Sie müssen aber noch auf bestimmte Nachricht warten, die Sie von meinem Rechtsanwalt bekommen. Dann werden Sie sie in Ihren Armen, nicht etwa im Körbchen oder Sack, im Auto entführen müssen. Mit Hilfe meiner Wirtschafterin, die Sie mitnehmen, am besten, ich meine, nur für die Fahrt, nicht fürs Leben. Und die alle 7 Sachen der Mimi, ihr Kistchen, Torfmull, Schüsselchen, Unterlagen und bitte, bitte einen roten Plüschsessel, an den sie gewöhnt ist, mit verpacken wird. Das alles kann doch im Auto verstaut werden. Doch wie gesagt, warten wir damit noch einige Tage. Seien Sie mir nun vielmals herzlich gegrüßt. Leben Sie wohl und seien Sie heiter. Ihre Rosa Luxemburg. In den zahlreichen Briefen zwischen den beiden Freundinnen, über 150 Briefe von Rosa an Mathilde sind aus den Gefängnisjahren überliefert, spiegelt sich die von Herzlichkeit und tiefer gegenseitiger Zuneigung getragene Beziehung wider. Da werden Pläne von gemeinsamen Reisen entworfen und Träume von einer gemeinsamen Wohnung angestellt. Da werden Küsse und Umarmungen ausgesprochen, Geschenke und alltägliche Aufmerksamkeiten ausgetauscht. Von Weihnachten 1916 an redet Rosa Luxemburg ihre Freundin stets als »Meine liebste Mathilde« an. Mathilde und Rosa verbindet über persönliche Sympathien hinaus immer auch das gemeinsame politische Engagement. Nur durch die Unterstützung von Mathilde Jakob ist Rosa Luxemburg beispielsweise in der Lage, ihre Streitschrift gegen den Reformismus der SPD, die weltweit berühmte Junius-Broschüre, im Gefängnis fertigzustellen. Und nur mit Hilfe Mathilde Jakobs, die Heinz Knobloch in diesem Zusammenhang als eine kompromisslose Widerstandskämpferin beschreibt, ist es möglich, während des Ersten Weltkrieges die Spartakusbriefe illegal zu drucken und zu verteilen. Den wichtigsten konspirativen Ort dazu bildet nämlich Mathilde Jakobs Büro. Hier werden von einer kleinen Gruppe, der auch die heute 95-jährige Else Wingut als damals 20-jährige Sozialdemokratin angehörte, die notwendigen Abschriften und Vervielfältigungen organisiert. Mathilde hatte ja ein Vervielfältigungsbüro. Und Studenten und Professoren, die hat viel Arbeit gehabt. Und ich habe es eben auch mal festgestellt, sie hat auch Angestellte gehabt. Und die Mutter hat ja bei Mathilde bis zuletzt gewohnt. Und Gretchen kannte ich bloß immer mal vom Durchsehen. Und in diese Wohnung bin ich meist auch nur bis in das Arbeitszimmer gekommen. Oder noch ein kleines Vorzimmer von dem Arbeitszimmer, damit die Mädchen, die da an den Schreibmaschinen saßen, nicht hörten, was wir eben mal. Zwar wird erwähnt, dass Rosa die meisten Spartakusbriefe für die Feldpost geschrieben hat, aber kein Mensch weiß, wo die hergestellt worden sind. Es sollen nicht mehr als 5 junge Genossinnen und Genossen gewesen sein, die in Mathilde Jakobs Büro die Spartakusbriefe druckfertig machten. Anschließend wurden sie dann unter strengster Geheimhaltung in eine kleine Werkstatt gebracht, die Schuhschäfte herstellte. Und diese Werkstatt, so erinnert sich Else Wingut, gehörte einer Frau, auch eine Genossin, die einen Raum für den illegalen Druck der Spartakusbriefe zur Verfügung stellte. Und zwar hat die Frau Schuhschäfte gesteppt. Und da hat man doch eine schwere Maschine. Und das hat natürlich gerumpelt. Da hat sie gesagt, natürlich, Kinder, das war solch. Wo eben 2 Betten hintereinander standen. Und da hat es unter uns ein Tischchen gemacht, wo wir unser Material hinlegen konnten. Und dann haben wir die ganzen Dinger gemacht. Und das ist auch die Zeit, wo ich öfter mal mit Leo zusammengekommen bin. Wenn es nur darum ging, für diese Vervielfältigungsapparate, muss ich ja erst mal die Wachsplatte haben. Und da musste erst mal von Rosa oder von Leo der Artikel da sein. Der musste zu Mathilde und dann auf die Wachsplatte. Und da bin ich immer der Kurier gewesen. Rosa Luxemburg und Leo Jogisches, neben Karl Liebknecht, Paul Levy und Franz Mehring, die wichtigsten Autoren der Spartakusbriefe, finden beide in Mathilde Jakob eine unentbehrliche Stütze und Gefährtin. Und umgekehrt sieht Mathilde Jakob in ihnen die wohl liebsten und bedeutungsvollsten Menschen ihres Lebens. Umso tragischer ist der Mord an Rosa Luxemburg und Leo Jogisches im Jahre 1919. Schreckliche Ereignisse, die Mathilde Jakob bis zu ihrem Tod wie eine schmerzende Wunde begleiten. Ihren letzten Dienst erweist Mathilde Jakob Rosa und Leo in der Vorbereitung der Beisetzungen. Mathilde Jakob gelingt es, dass Käthe Kollwitz, die schon den ermordeten Karl Liebknecht auf der Totenbahre gezeichnet hat, auch von Leo Jogisches eine Zeichnung anfertigt. Um ihre Bereitwilligkeit zu erbitten, wollte ich mich vergewissern, ob sie zu Hause sei. Aber nur in dringenden Fällen wurde eine Telefonverbindung hergestellt. Da der Mann von Käthe Kollwitz ein bekannter Arzt war, wurde mir für eine ärztliche Anfrage das Gespräch gestattet. Stattdessen brachte ich mein Anliegen vor, woraufhin das Amt die Verbindung abbrach. Jetzt wusste ich, dass ich Käthe Kollwitz antreffen würde, und ich fuhr sogleich zu ihr. Sie empfing mich freundlich und erklärte sich bereit, die Zeichnung auszuführen. Gesprächsweise bemerkte sie, dass sie der Kommunistischen Partei zwar nicht angehöre, aber das wärmste Mitgefühl für ihre auf so furchtbare Art ums Leben gekommenen Führer habe. Auch die Antwort möchte ich wiedergeben, die Käthe Kollwitz mir gab, als ich sie später bat, ihr Honorar zu bestimmen. Ach, solche Dinge möchte ich mir nicht bezahlen lassen. Am 31. Mai 1919 lautet die Schlagzeile im Berliner Tageblatt: Leichnam an der unteren Freiarchenbrücke um 6 Uhr morgens angespült. Es ist Rosa Luxemburg, wie sich später herausstellt, die nach ihrer Ermordung am 15. Januar 1919 in den Landwehrkanal geworfen wird. Die genaue Identifizierung des Leichnams, der Monate im Wasser gelegen hatte, besorgt Mathilde Jakob. Ich erkannte die mir gezeigten Gegenstände sofort. Ein paar Handschuhe, die ich selbst besorgt hatte, waren an den Händen verblieben. Die übrig gebliebenen Fetzen eines Samtkleides hatten die Farbe nicht verändert, und einen goldenen Anhänger hatte man der Leiche unversehrt abnehmen können. Man gab mir noch die Fotografien, die ich, ohne einen Blick auf sie zu werfen, Paul Levy überbrachte. Es unterläge keinem Zweifel, sagte er beim Betrachten der Bilder, dass es Rosa Luxemburgs Leiche sei. Begleitet von Maxim Zetkin, einem der beiden Söhne von Clara Zetkin, fährt Mathilde Jakob gleich am nächsten Tag nach Zossen, einem Ort im Süden Berlins. Dorthin hat man die Leiche ins Garnisonslazarett transportiert. An Ort und Stelle zeigten wir den von der Militärbehörde ausgestellten Schein für die Herausgabe der Leiche. Man ließ Maxim Zetkin die Tote besichtigen, an der er nichts mehr feststellen konnte. Auch der Leichenwächter konnte seines Amtes nicht walten. Soweit war die Verwesung fortgeschritten. Maxim Zetkin begab sich von Zossen zurück an seine Arbeitsstätte, während ich, neben dem Chauffeur sitzend, mit der toten Rosa Luxemburg ins Leichenschauhaus nach Berlin fuhr. Der Weg ging durch das im Frühlingsschmuck prangende Lichtenrade, an Wäldern und Wiesen vorüber, wo Rosa Luxemburg frohe Stunden verbracht hatte. Auch durch Südende fuhr der Wagen und in Berlin an der Redaktion der Roten Fahne vorbei, Rosa Luxemburgs letzter Wirkungsstätte. Dann übergaben wir den Sarg dem Leichenschauhaus, in das ich jetzt täglich ging, um nachzuforschen, ob die Leiche an ihrem Platz war. Einen tiefgreifenden Einschnitt für Mathilde Jakob bringt das Jahr 1933. Die Ahnung von den bevorstehenden politischen Schrecken fährt ihr buchstäblich in die Glieder. Im April 1933 schreibt Mathilde Jakob an Jenny Herz, die Schwester von Paul Levy, die in die USA emigriert war. Liebe Frau Herz, es ist schon spät abends, aber ich möchte Ihnen sogleich für Ihre freundlichen Zeilen danken und Ihnen sagen, dass es uns erträglich geht. Wir sind gesund und haben uns bemüht, ruhig zu bleiben, soweit man das kann. Meiner Mutter ist das sicherlich besser gelungen als mir. Ich konnte in der letzten Zeit kaum laufen. Bei mir setzt sich der Schrecken hauptsächlich in den Beinnerven fest. Ich konnte vor Schmerzen und auch sonst vor Aufregung Nächte durch nicht schlafen. Da ich ziemlich gebunden bin und auch zu alt, um noch viel herum zu experimentieren, so bin ich im Lande geblieben, obgleich mich alles nach Paris zog. Da man hier auch nicht existieren kann, so wäre es mir gewiss drüben nicht schlechter gegangen. Und man wäre freier drüben, brauchte nicht ein so beschämendes Dasein zu führen. Viele meiner Leute sind fort, besonders Anwälte, was man ihnen nicht verdenken kann. Das ist natürlich auch wieder ein Ausfall und ich bin nicht gerade begierig, den letzten Tiefstand in den Existenzbedingungen zu erfahren. Vorläufig hat meine Schwester ihren Posten noch und vorläufig gibt mein Onkel zum Haushalt noch dazu. Aber das kann auch aufhören. Ich sage immer, mehr als meine Schuldigkeit kann ich nicht tun und manchmal hoffe ich auch auf ein wenig Glück. Ich habe jetzt nochmals energische Schritte unternehmen lassen, durch eine Mittelsperson, das ist besser, ich zahle ganz gerne Provision, meine Sachen zu verkaufen, und zwar alles, was ich habe. Ich wäre recht zufrieden, wenn die Sache diesmal klappte. Ich hätte dann etwas Geld und wüsste, dass alles, wie es sich gehört, untergebracht ist. Wenn sich's diesmal zerschlägt, dann wird's nicht mehr möglich sein. Mathilde Jakob, die instinkthaft heraufziehende Gefahren spürt, beginnt schon um 1930, also gegen Ende der Weimarer Republik, ihr besonders am Herzen liegende Dinge zu ordnen und abzuschließen. Mathilde Jakob wird die erste Nachlassverwalterin von Paul Levy. Nach seinem Tode 1930 sichtet und sammelt sie seine Akten, Schriften und Briefe, darunter viele von Rosa Luxemburg, und seine Bibliothek und lässt alles nach Heilbronn, wo ein Teil der Familie Levy lebt, transportieren. Ihren Sommerurlaub 1931 verbringt Mathilde Jakob dann damit, eine Kartei des Nachlasses anzulegen. 40 Jahre später gelangt der Nachlass auf dem Umweg über die Schweiz und Frankreich und die USA in den Besitz der Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung. Ein Verdienst Mathilde Jakobs. Ebenso ist es ihr zuzuschreiben, dass wichtige Dokumente aus dem Nachlass Rosa Luxemburgs bis heute erhalten geblieben sind. Auf abenteuerliche Weise gelangen sie 1939 an das Hoover-Institut in den USA. Der Leiter dieses Instituts, Ralph Lutz, kommt am 28. Juni 1939 in Mathilde Jakobs Wohnung. Durch einen geheimen Code hat er erfahren, dass Mathilde Jakob ihm Briefe und Unterlagen von Rosa Luxemburg anvertrauen will, um sie vor dem Zugriff der Nazis zu retten. Die Sorge ums tägliche Überleben und die vergeblichen Versuche, Ausreisemöglichkeiten zu finden, zehren an Mathilde Jakobs Kräften, die nun fast schon 70 Jahre alt ist. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus, auch unter denen, die den verfolgten Juden helfen und zur Seite stehen wollen. Wenn ich zu der allgemeinen Situation noch was sagen sollte, wie Mathilde Jakob in der Zeit gelebt hat, kann ich nur sagen, dass es für sie eigentlich ein düsteres und relativ ärmliches Leben in der Stadt gewesen ist. Abgesehen von den Momenten, die sie bei uns da ein bisschen freizügig verleben konnte. Später schon, würde ich sagen, Anfang der 40er Jahre, ist ja doch diskutiert worden, ob sie nicht zu uns ganz nach Birkenwerder rauskommen wollte. Wir haben es eng mit ihr besprochen, sie vielleicht doch illegal unterzubringen, weil wir ja eigentlich schon kommen sahen, was auch auf sie und die Familien jüdischer Mitbürger zukam. Es ist aber so, dass sie das nicht so recht akzeptieren wollte. Ich würde heute sagen und hatte von meinem Eindruck von damals doch das Gefühl, dass sie schon ein wenig zu alt war. Sie hatte innerlich, glaube ich, nicht mehr die Kraft und auch nicht den Willen, die Illegalität durchzustehen. Erschütternd und schmerzlich ist es, in der bisher unveröffentlichten Korrespondenz Mathilde Jakobs zu lesen, die sie führte, um aus Nazi-Deutschland ausreisen zu können. Immer wieder nimmt sie Anläufe, in immer neue Länder emigrieren zu können. Und immer wieder die gleiche Reaktion. Hinauszögern, Verweise auf andere Hilfsorganisationen und schließlich Absagen. In einem ihrer Briefe aus dem Jahre 1938 an eine Schwester ihrer Jugendfreundin Else Wingut nach Amerika heißt es: Also wir sind auf verschiedenen Hilfsstellen gewesen. Die aussichtsreichste ist wohl die jüdische. Dort ist unser Fall als nicht hoffnungslos angenommen worden, weil mein Bruder so ein guter Handwerker ist. Auf die Art bin ich als Ballast mitregistriert worden und ich hoffe, kein Ballast zu sein. Ich arbeite ja hier trotz allen Kummers viel und so wird sich auch in einem anderen Land noch etwas für mich finden, besonders wenn ich mit meinem Bruder und mit meiner Schwägerin zusammenbleibe. USA erscheint mir aussichtslos. Solltest du uns eine Möglichkeit bieten, so wäre niemand glücklicher als ich. Uns wurde gesagt, wir könnten nach Südamerika kommen, in ein Land, das hereinlässt, im Augenblick soll es Ecuador sein. Uns wäre alles recht, wir können ja nicht wählen. Aber auch in Ecuador wird sich leben lassen, hoffe ich. Nun ist aber eine Auswanderung in ein überseeisches Land nur möglich, wenn wir einen Devisenbetrag im Ausland nach erfolgter Auswanderung zur Verfügung gestellt erhalten. Für uns drei Personen wäre ein Betrag von $450 notwendig. Wenn wir eine Bankbestätigung hierher erhalten könnten, dass für uns zum Zwecke der Auswanderung nach erfolgter Auswanderung ein solcher Betrag zur Verfügung steht, dann würden sich Wege finden, um eine Auswanderung durchführen zu können. Leb wohl, Trude. Ich dachte nicht, dass ich dahin einmal kommen würde. Aber da es doch sein muss, bitte ich und hoffe auf Hilfe. Deine Mathilde. Am 27. Juli 1942 kommt Mathilde Jakob mit dem 30. Altentransport ins Konzentrationslager Theresienstadt. Seitdem gilt sie bei Freunden und Verwandten als verschollen. Erst kurz nach dem Krieg 1946 klärt sich ihr Schicksal auf. In einem Brief der Trude Wingut aus dem alten Freundeskreis der Familie Jakob, die rechtzeitig in die USA emigriert war und sich dort, freilich vergeblich, um Mathildes Rettung bemüht hatte, in diesem Brief, der an eine andere Emigrantin gerichtet ist, finden wir ihr Schicksal dokumentiert. Unsere Bemühungen, etwas über unsere Verwandten und damit über Mathilde Jakob zu erfahren, waren endlich von Erfolg gekrönt. Über das Berliner Parteibüro der SPD und durch Vermittlung eines Quäkers haben wir den gewünschten Bericht meines Schwagers erhalten. Er enthält keinerlei Lichtblicke, weder von der persönlichen noch von der politischen Seite gesehen. Wir erhielten die Nachricht vor einigen Tagen. Ich konnte mich nicht sofort entschließen, sie an Sie weiterzuleiten. Sie bestätigt unsere schlimmsten Befürchtungen. Mathilde ist mit einem Teil ihrer Geschwister vergast worden. Und die Vergasung war wahrscheinlich noch eine Erlösung von etwas Schlimmerem. Sie muss durch eine Hölle gegangen sein. Warum auch kam unsere Hilfsaktion so langsam vorwärts? Mathilde hatte so auf uns gebaut. Spätere Nachforschungen ergeben, dass Mathilde Jakob am 14. April 1943 starb. Ihre Gedenkstätte befindet sich heute auf dem Ostberliner Friedhof Weißensee. Aufgehoben ist ihr Gedächtnis auch in einem Gedicht des DDR-Lyrikers Hinnerk Einhorn. Jüdischer Friedhof, Berlin-Weißensee. Milde Natur im weißen November streut Ahornblätter und Linden. Falsche Akazien umwuchern Namen für Namen. Sieben Steine trag ich im Herzen. Einen für Jakob Mathilde, sechs für Vergessene im braunen Gebüsch. Das war Rosa Luxemburg, Sekretärin, Freundin, Vertraute Mathilde Jakob. In der Reihe Auf der Schattenseite des Jahrhunderts, Zeitgeschichte im Porträt. Von Christine von Soden, gesendet am 22. August 1989 im Deutschlandfunk.